Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Und jetzt so tief in einen Zustand der Entspannung zu gehen, wie es heute und hier und jetzt für sie in Ordnung ist. Und wahrzunehmen, dass das Einatmen geschieht, indem die Einatemmuskeln aktiv Luft in die Lunge einsaugen. Genau. Einfach loslassen. Einfach loslassen. Loslassen, sich entspannen, sich auf seine innere Welt einlassen. So leitet der Münchner Arzt und Psychotherapeut Matthias Nörtemann einen Trance-Zustand ein. Die Patientin, Ende 40, ist zu ihm gekommen, weil sie unter Schlafstörungen leidet. Während der Hypnose sitzt sie ruhig und zunehmend entspannter auf einem bequemen Sessel. Irgendwann schließt sie die Augen. Äußerlich wirkt es fast so, als würde sie schlafen. Aber der Schein trügt. Patienten sind in Trance aufmerksam und fokussiert, und zwar auf das Thema, das sie beschäftigt. Die Fantasiereise ins Innere kann dazu führen, dass sich das Problem nachher leichter anfühlt und sich im besten Fall nach mehreren Hypnosesitzungen ganz verflüchtigt. Im Schlaf durchlaufen Menschen verschiedene Phasen. Sie träumen, sind im Halbschlaf, dann wieder im Tiefschlaf. In der Regel ist ein Schlafender nicht ansprechbar. Anders ein Patient in Hypnose. Er ist tief entspannt. Das kritische Bewusstsein geht in eine Art Ruhemodus. Aber gleichzeitig ist der Hypnotisierte hochkonzentriert auf genau die Dinge, die ihm zu schaffen machen. Je nach Tiefe der Trance bekommt er die Worte des Therapeuten gut mit und kann darauf reagieren, sprechen oder aufstehen. Er ist also dem Hypnotiseur nicht schutzlos ausgeliefert. Trotzdem müssen Patienten darauf vertrauen können, dass das, was während der Hypnosesitzung passiert, in ihrem Sinne ist. Moderne Heilhypnose grenzt sich klar von Showhypnosen auf der Bühne ab, wo es auch vorkommen kann, dass Menschen zur Belustigung der Zuschauer lächerlich gemacht werden, beispielsweise wenn sie wie ein Huhn gackern oder als Hund herumlaufen sollen. Solche Szenen führen dazu, dass Hypnose in der Öffentlichkeit manchmal als unseriöser Hokuspokus wahrgenommen wird. Und vielleicht hat dieses Image auch damit zu tun, dass manche Hypnotiseure in der Vergangenheit recht anmaßend wirkten. Sie glaubten offenbar von selbst zu wissen, was für ihre Patientinnen und Patienten gut war. Matthias Nörtemann betreibt eine private Praxis für hypnotherapeutisches Coaching und arbeitet als leitender Oberarzt an der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in München-Harlaching, wo er ebenfalls Hypnosen durchführt. Ihm ist wichtig, seinen Patienten auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen nichts einzureden, was nicht zu ihnen passt. Im ausführlichen Vorgespräch sagt seine Patientin, sie würde am liebsten alle Sorgen, die sie nachts wach halten, in den Kleiderschrank sperren. So als könnten sie abends die wichtigen Themen des Alltags sorgfältig in den Schrank legen. Ganz ordentlich und gut verräumt. Und wenn sich dann doch ein Thema aus dem Schrank rausstehlen würde, dann würde es nur bis zum Wassergraben kommen. Stimmt das? Matthias Nörtemann spricht etwa eine halbe Stunde beruhigend zu seiner Patientin und verwendet die Bilder, die er vorher mit ihr erarbeitet hat. Sich selbst von außen zusehen. Mit Mikrofon nimmt er auf, was er sagt, und gibt ihr nach der Behandlung eine CD mit, die sie nun möglichst jeden Abend zum Einschlafen anhören soll. Geht das? So verfestigt sich die Vorstellung, dass ihre Alltagssorgen, dank Schrank und Wassergraben, nachts nicht zu ihr vordringen können. Mit solchen Suggestionen arbeiten auch Zahnärzte wie Albrecht Schmierer aus Stuttgart. Und zwar während der Zahnbehandlung. Wir regen an, auf eine Fantasiereise zu gehen, wobei wir da gerne Erinnerungen verwenden, die der Mensch mitbringt. Und mit bestimmten Techniken sorgen wir dafür, dass zumindest ein Teil der Aufmerksamkeit in so einer schönen Erinnerung ist. Die unvermeidbaren Geräusche, das Bohren, Schaben und Absaugen, lassen sich dabei in Fantasiereisen einbauen, die auf den Patienten abgestimmt sind. Wenn jemand gerne Motorrad fährt, regen wir ihn an, sich vorzustellen, dass er sich richtig in die Kurve legt oder das Gas aufdreht, und das passt sehr gut zu unseren Geräuschen. Oder ein anderer fährt gerne Schuss mit den Skiern, dass die so ein bisschen flattern. Man kann alles, was da so an normal störenden Reizen da ist, das viele Wasser und so weiter, kann man umdeuten in Geschichten, die man erlebt hat, die aber eine sehr schöne Hintergrundsituation haben, wo man denkt, ja, da ging es mir gut, da habe ich mich wohlgefühlt. Das war eine tolle Zeit in meinem Leben. Psychiater Matthias Nördemann erzählt, dass er nicht nur andere hypnotisiert, sondern auch sich selbst. Beispielsweise eben beim Zahnarzt. Auch für ihn eigentlich kein Termin, den er gerne wahrnimmt. Der Bereich Zahnarztangst ist bei mir eigentlich nicht mehr da, weil ich mit Selbsthypnose mittlerweile mir selber ganz gemütlich machen kann und meinen Mund zum Reparieren abgebe und mich innerlich dann an anderen Wohlfühlorten gerade rumtreibe oder mich mit anderen Dingen beschäftige. Selbsthypnose lässt sich in der Regel lernen. Patienten, die zu einem Hypnotherapeuten gehen, werden sogar angehalten, zu Hause allein weiterzuüben. So lassen sich unangenehme Dinge nach und nach umdeuten und werden als nicht mehr so dramatisch empfunden. Experten vergleichen das mit Computerabläufen. Danach haben Menschen, um im Bild zu bleiben, auf ihrer Festplatte, also in ihrem inneren Empfinden, krankmachende Informationen gespeichert. Die Hypnose führt dazu, dass diese Informationen gelöscht werden. Dann wird die Festplatte neu bespielt mit Bildern und Empfindungen, die die Patienten selbst als angenehm empfinden. Deshalb fühlt sich vieles nach der Hypnose anders an als vorher. Es gibt zum Beispiel Menschen, die eine Schmerzproblematik haben, haben oft keine Möglichkeiten, mit ihrem Verstand an diesen Schmerzen zu arbeiten. Wenn man sich selber mit gutem Willen und Gedanken denkt, es tut nicht so weh, das hilft oft gar nicht. Es gibt eine Möglichkeit zum Beispiel, innerhalb von diesem Trancezustand diesen Schmerz in irgendeine Symbolform zu bringen. Und diese Symbolform lässt sich in der Imagination oft ein bisschen verändern. Lässt sich in der inneren Vorstellung zum Beispiel mit einer Farbe versehen, die innerlich stimmig ist. Und im inneren Zustand kann man versuchen, diese Farbe zu verändern, vielleicht etwas abzudunkeln, etwas Grelligkeit rauszunehmen, etwas zu verändern, vielleicht weiter wegzurutschen. Und in der Tat ist es die Erfahrung von vielen Menschen, dass dadurch auch eine erlebte Veränderung stattfinden kann. Neben der Zahnarztpraxis ist auch das Flugzeug für viele ein Ort, an dem sie sich nicht wohlfühlen und sogar in Panik geraten. Bei einer Hypnose wird das Fliegen nun mit einem positiven Gefühl verknüpft. Der gesamte Vorgang von der Buchung bis zur Landung wird mehrfach nachempfunden. So lange, bis die Ängste verfliegen. Wenn keine tiefergehenden Probleme hinter der Flugangst stecken, ist bereits nach 3 Hypnosesitzungen ein deutlicher Effekt festzustellen, der auch ein halbes Jahr später noch anhält, so eine Studie aus Tübingen. Klar nachgewiesen wurde in 2 weiteren Tübinger Studien aus den Jahren 1998 und 2006 auch, dass Hypnose hilft, das Rauchen aufzugeben. Wer einen Monat lang Hypnotherapie gemacht hat, ist meist auch nach 12 Wochen noch abstinent. 2/3 der Studienteilnehmer konnten dann auf Zigaretten verzichten. In der Kontrollgruppe hatten Raucher in Eigenregie versucht, von ihrer Sucht wegzukommen. Da ist es nur jedem 10. Teilnehmer gelungen. Matthias Nördemann war selbst einmal Raucher. Er hatte sich eine Raucherentwöhnungs-CD gekauft und damit überraschend schnell Erfolg gehabt. So ist der Psychiater auf die Idee gekommen, Hypnose auch bei seinen Patienten gezielt einzusetzen, wenn sie das wünschen. Seit 2006 ist die medizinische Hypnose in Deutschland ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren. Trotzdem fristet sie immer noch ein Nischendasein, obwohl sie manchmal selbst bei schwierigen Problemen einen Ausweg weisen kann. Ich halte es in den Fällen, in denen es gut funktioniert, als unglaublich effektiv, insbesondere auch bei Problemen, wo ich durch andere Therapiemethoden vielleicht gar keinen guten Ansatzpunkt habe, was ich denn da tun kann. Hypnose kann ein gebeuteltes Selbstbewusstsein aufrichten. Sie kann Depressionen lindern oder die Lust nach Süßem umbauen in eine Vorliebe für Obst und Gemüse. Wobei Letzteres, laut Studienlage, nicht so gut gelingt wie die Raucherentwöhnung. Der Mediziner Ernil Hansen ist Anästhesist am Uniklinikum Regensburg und außerdem Ausbilder für medizinische Hypnose. Gerade dort, wo die Medizin bisher noch keine Lösungen hat, dort hilft die Hypnose, weil sie andere Qualitäten hat. Der Kommunikation, des therapeutischen Beistands und viele andere Dinge. Und die Vorteile der Hypnose dort sind, dass anders als in der Medizin nicht so sehr das Äußerliche, also von außen Pharmakologie, Physiologie, Medizintechnik im Vordergrund steht, sondern der Patient und auch der Patient aufgefordert wird, seinen eigenen Beitrag, seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Der Trance-Zustand in Hypnose ist ein ganz eigener, sehr konzentrierter Bewusstseinszustand, der im Gehirn anders abläuft als Schlaf, autogenes Training oder Meditation. Er öffnet die Tür zu Körperfunktionen, die eigentlich spontan geschehen. Suggestionen klinken sich ins Unterbewusstsein ein und verändern unwillkürliche körperliche Abläufe. Wir können rot werden, wir können blass werden, aber eben nicht jetzt will ich rot werden, jetzt will ich blass werden, sondern ich oder ein Therapeut kann eine Geschichte erzählen, eine Suggestion geben und dann ändert sich die Durchblutung. Und zwar nicht nur in der Haut, das kann sich auswirken, wie viel ein Patient bei einer Operation blutet. Und auch alle anderen Körperfunktionen, die grundsätzlich der Körper reguliert, aber nicht über Verstand und Willen, da haben wir über die Hypnose einen direkten Zugang. Den Blutfluss mindern. Das nützt beispielsweise älteren Patienten, die Blutverdünner nehmen müssen und auch deshalb nicht mehr so einfach operiert werden können. An der Uniklinik Lüttich in Belgien werden schon seit 1992 Patienten, die normalerweise eine Vollnarkose bekämen, mit örtlicher Betäubung und Hypnose operiert. Eine ideale Lösung, wenn Menschen keine Narkose vertragen. Die Uniklinik Jena hat bei einem 73-Jährigen sogar eine Hirn-OP unter Hypnose durchgeführt. Das sind erstaunliche Beispiele aus der Medizin. Psychologen berichten zudem von Schülern und Studenten mit heftiger Prüfungsangst. Sie knüpfen in Trance an Situationen an, in denen sie schon einmal glänzen konnten, zum Beispiel beim Fußball- oder Handballspielen. Dieses erhebende Gefühl, ein Tor zu schießen, bejubelt zu werden, es geschafft zu haben, kann in der angstbesetzten Prüfungssituation helfen, an diese Kraft anzuknüpfen und sich zu behaupten. Ortwin Mais ist Psychotherapeut und Hypnotherapeut in Hamburg. Er hat sich auf die Behandlung von Künstlern und Sportlern spezialisiert. Das, was mir wichtig ist, ist, dass eigentlich, sage ich mal, auch wenn ich mit den Künstlern oder Sportlern arbeite, dass es mir nicht grundsätzlich darum geht, die jetzt dahin zu bringen, dass die Erster sind. Das heißt, ich arbeite zwar mit Leuten zusammen, die sind Weltmeister, die sind Olympiasieger, das sind Spitzensportler, aber das ist eigentlich nicht das Wesentliche, worum es mir geht. Mir geht es vor allen Dingen darum, dass die ihr Potenzial entwickeln. Wer Großes leisten will, muss alles Unwichtige ausblenden können und nur auf das setzen, was in diesem Moment wichtig ist. Sportler oder Musiker bringen ihre beste Leistung dann, wenn alles fließt und quasi automatisch abläuft. Diese Fähigkeit zum sogenannten Flow trainiert Ortwin Mais mit seinen Klienten. Das heißt, jede Höchstleistung ist damit verbunden, dass ein Teil des Gehirns hochaktiv ist, während die anderen ihrer Aktivität herabgesetzt sind. Mit anderen Worten kann man sagen, Höchstleistungen sind ohnehin Trancezustände. Und jede Höchstleistung wird in Trancezuständen auch dann entsprechend umgesetzt. Aber nicht nur Hochleistung setzt diese Art von Trancezuständen voraus. Auch wer sich in ein Buch vertieft, zu Hause musiziert oder handwerklich arbeitet, nimmt die Außenwelt oft kaum noch wahr. Das heißt, es gibt Situationen, in denen wir gleichsam automatisch in eine leichte Trance gleiten, weil uns etwas sehr beschäftigt. So fühlt sich auch der Zustand beim Hypnotherapeuten an, sofern wir uns darauf einlassen können. Experten schätzen, dass etwa 20% der Menschen, selbst wenn sie eine große Bereitschaft mitbringen, nicht hypnotisierbar sind. Die Mehrheit aber, etwa 60%, sind offen für die Hypnose, ein fähiger Therapeut sowie Ruhe und Zeit vorausgesetzt. Und etwa 20% der Menschen sind sogar hochsuggestibel. Das heißt, sie gehen quasi von allein in diesen Zustand entspannter Wachheit. Trance-Zustände sind ganz normale Zustände, und zwar hat das was zu tun mit der Funktionsweise unseres Gehirns. Und unser Gehirn hat die Fähigkeit, bestimmte Bereiche hochzufahren und die anderen fahren gleichzeitig dann runter. Um Trance zu verstehen, muss man verstehen, wie das Gehirn arbeitet. Und die Gehirne, das betrifft auch die Gehirne von Tieren, ja, die sind so organisiert, dass da ja nicht alle Lämpchen gleichzeitig an sind. Das heißt, nicht alle Bereiche sind gleichzeitig aktiviert. Wenn das so passieren würde, gerät alles durcheinander. Freiburger Neuropsychologen haben hypnotisierte Versuchspersonen aufgefordert, Wortpaare in Form von Bildern zu lernen. Ergebnis? Abstrakte Wortpaare wie zum Beispiel Moral und Buße bleiben nicht im Gedächtnis hängen. Wohl aber Anschauliches wie Affe und Kerze. Bilder sind offenbar ein Schlüssel zum Unterbewusstsein, das prinzipiell formbar ist. Auch nach der Trance, also im Wachbewusstsein, bleibt es bei der veränderten Einschätzung, dass die Migräne oder der Rücken nicht mehr so plagen wie zuvor. Auch Krebsmediziner machen sich die Macht der Bilder zunutze, indem sie Patienten, die beispielsweise bei einer Chemotherapie unter Übelkeit leiden, mit einer Suggestion helfen. Der Patient stellt sich vor, dass es zwischen Magen und Gehirn eine Leitung gibt. Durch sie strömt die Übelkeit. Die Leitung hat ein Ventil, das sich zudrehen lässt und jetzt fest verschlossen wird. Und siehe da, die Übelkeit lässt nach. Obwohl es so viele positive Beispiele gibt, fällt es Hilfesuchenden oft schwer, sich auf einen Hypnotherapeuten einzulassen. Einen guten Therapeuten erkennt man daran, dass nicht er sich in den Mittelpunkt stellt, sondern den Patienten und dessen Fähigkeiten, die es gilt zu fördern. Und schließlich ist es ganz wichtig, dass ein guter Therapeut eine gute Ausbildung hat, eine breit gefächerte, denn die Patienten wenden sich ja mit komplexen Beschwerden an ihn und deswegen muss er auch ein breites Spektrum von Krankheiten kennen und Therapiemöglichkeiten. Ernil Hansen ist Mediziner und Ausbilder bei der in München ansässigen Milton Erickson Gesellschaft, einer der großen Hypnosevereinigungen in Deutschland. Der Psychiater Milton Erickson war wohl der berühmteste Vertreter der modernen Hypnose. Er lebte von 1901 bis 1980 in den USA. Als Jugendlicher war er an Kinderlähmung erkrankt und begann, die Kraft seiner inneren Bilder zu erforschen und zu erleben. Er hat herausgefunden, dass er durch Arbeit an inneren Bildern, durch Arbeit mit eigenen Erinnerungen wieder Kontrolle über seinen Körper zurückgewinnen konnte, sodass er anschließend über lange Zeit wieder normal laufen konnte. Er hatte dann einen Gehstock. Er hat tragischerweise später nochmal ein Post-Polio-Syndrom bekommen, also ein erneutes Aufflackern, sodass er als Erwachsener nochmal so einen Schub hatte und dann im höheren Alter auch mit chronischen Schmerzen an den Rollstuhl gefesselt war. Trotzdem hat er die Hypnose, wenn man so will, am eigenen Leibe erprobt und hat sich jahrelang damit auseinandergesetzt, herauszufinden, wie man es so anwenden kann. Auch der Hypnotherapeut Matthias Nördemann steht in der Tradition des berühmten Psychiaters Milton Erickson, dem es ein Anliegen war, den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen und die Hypnose für den jeweiligen Patienten maßzuschneidern. Er hatte festgestellt, dass sie so besser wirkt als ein standardisierter Text, der vorgetragen wird. Erickson betrachtete das Unterbewusstsein als Quelle der individuellen Kreativität und als Grundvoraussetzung dafür, gesund zu werden. Ich finde es was sehr Schönes, wie sehr man Patienten wieder dazu verhelfen kann, mit eigenen Stärken in Kontakt zu kommen und Probleme, die sie haben, zu bewältigen, indem sie einen Rückgriff finden auf Fähigkeiten, die sie eigentlich in ihrem Leben schon mal hatten. Es gibt 4 große Hypnosefachgesellschaften in Deutschland, denen sich Allgemeinärzte, Chirurgen, Krebsmediziner, Psychiater, Psychologen und auch Zahnärzte angeschlossen haben. Ziel dieser Vereinigungen ist, die Qualitätsstandards hochzuhalten und sicherzustellen, dass sich Therapeuten auch dann zu helfen wissen, wenn Patienten weiterführende Maßnahmen jenseits der Hypnose brauchen. Die klinische Hypnose ist in Curricula erlernbar und ist typischerweise so aufgebaut, dass Menschen nach einem für einen Heilberuf qualifizierenden Hochschulstudium, also Medizin- oder Psychologiestudium und einer entsprechenden Fachweiterbildung als Facharzt oder als klinischer Psychologe, dann, also nach ungefähr 10 Jahren theoretischer und praktischer Ausbildung, anfangen, auf diesem Fundament Hypnose zu erlernen und anzuwenden. Das heißt, ich kann innerhalb der Hypnotherapie Dinge behandeln und ich habe ein großes fundiertes theoretisches Wissen. Der Begriff Hypnose oder Hypnotiseur ist nicht geschützt. Das heißt, jeder darf ohne jegliche Qualifikation eine Hypnosepraxis eröffnen. Wer nur ein paar Wochenendkurse belegt hat, ansonsten aber einen ganz anderen Beruf ausübt, kann bei der Behandlung schnell an Grenzen stoßen und dem schlechten Ruf der Branche Vorschub leisten. Deshalb raten Experten, nur zu medizinisch ausgebildeten Hypnotiseuren zu gehen. Wer Vertrauen hat, kann sich, wie die schlafgeplagte Patientin, auf eine Seelenreise einlassen und bald auf ruhige Nächte hoffen. Und es kann ganz einfach sein, nachts zwischen 4 und 5, nur ganz leicht an die Oberfläche zu kommen und dann gleich wieder dieses Gefühl zu spüren, alles ist vollkommen in Ordnung, und sie sofort wieder in die Schlaftiefe hinabgleiten können, die sie am allerbesten erholt. Und wieder gut zurückgekommen. Mhm. Eine schöne Reise war das. Okay. Sie hörten Trance als Therapie, was die medizinische Hypnose leisten kann. Es sprach Irena Wanker, Ton und Technik Fabian Zweck, Regie Martin Trauner, eine Sendung von Radio Wissen.